Fertig machst, am liebsten in den Arsch. Fertig machst, am liebsten in den Arsch. Ich feiere das. Das ist ein Problem.

Weißt du eigentlich, mit wem du hier redest? Ich bin die Gefahr. Ich bin die Gefahr. Die Gefahr.